1946 kehre ich nach Hannover zurück, wo mich der niedersächsische Kultusminister Adolf Grimme im Rahmen der Re-Education der britischen Besatzer mit dem Aufbau und der Leitung des Lehrerfortbildungsheims Schloss Schwöbber bei Hameln beauftragt. Nach meinem Tod 1953 leitet unsere Tochter Ruth das Heim, das man 1970 auflöst. Heute befindet sich ein Fünf-Sterne-Hotel in dem Schloss. Die Geschichte eines Vampirs ist die Geschichte der Umstände seiner Bisse, habe ich gesagt. Diese Geschichte endet hier. Aber die Wunden der Überlebenden eines Vampirs bleiben als Narben für die Zukunft zurück. Manche ergaben sich gleich. War das erste Mal für die kleinen Ärsche und die schrie, ich wurde immer heißer. Saugte mich an denen fest. Das überkam mich halt so aus. Hoch in mir, dass kein Halten mehr konnte war. Einfach nicht wegschauen. Damit haben die Jungs gedacht. Und endlich habe ich ihnen den Sack und so ab in die Leine. Beim Hans wusste das nie passiert. Das würden die nie mit mir. Unser guter Herr Hamann schickte sich da wütend. Nachher, Herr Wachtmeister, da hatte ich den Salat. Die Jungs denken, dass es dieses Monster vom Hans denken. Sie schlecht unter einer Decke gemeinsame Sache. Nur schlecht von ihm denken darf nicht sein. Der Hass mich töten mag angehen. Ich habe dich meiner Mutter gemacht. Ich hab's dir für die Schande. Wenn er mir einen von den Jungs aufschlägt. Aber Hans hat einer das nie gemocht. Fritz. Wie soll das mit dir enden? Also der hat seine Bewährung verdient, Herr Wenn sie dich kriegen, musst du dran glauben. Und habe dem Herrn Richter vorgeschlagen, vor den Kopf gefühlt, den Lederkranz und das Dörrchen. Hast du mit der Jörn noch die Eltern, wenn man alle weint? Und dann rede ich mit den Taschentüchern wegen. Lass uns kann der Henker meinetwegen kommen und schnell dir wieder. Zack, wie ich das gemacht habe. Trinken und dann. Vampir Hamann, Hörspiel von Jan Decker. Es sprachen Fritz Hamann, Jens Wawrczeck, Theodor Lessing, Sebastian Blomberg, Ada Lessing, Friederike Ott, Paul Hindenburg, Thomas Sarbacher, Sprecherin Hede Beck, Ton und Technik Andreas Völzing und Bettina Krohl, Regieassistenz Conny Walter. Besetzung Kirstin Petri. Regie Martin Bunz. Produktion Südwestrundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk 2023. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.